بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقولون أن الله segnen halt beim Herzlichkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Wir beginnen inshallah ta'ala heute mit dem 506. Hadith aus dem Buch As-Salah und wir sind im Kapitel über den Adhan. Wir haben uns beim letzten Mal schon ein paar Überlieferungen angeschaut über die Art und Weise, wie der Adhan gesprochen wird. Und heute schauen wir uns einen weiteren Hadith dazu an, der uns inshallah noch mehr Klarheit verschafft. Ibn Abi Layla sagte, rahimahullah ta'ala, dass Salah hat drei Phasen durchlaufen. Die erste Phase, meine Freunde erzählten mir, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, mir würde es gefallen, wenn das Salah der Muslime, oder vielleicht sagte er, das Salah der Gläubigen, in der Gemeinschaft verrichtet würde. Ich hatte vor, an alle Orte jemanden zu schicken, der sie zur Gebetszeit ruft. Ich hatte sogar vor, jemanden zu schicken, der auf den hohen Gebäuden der Muslime zur Gebetszeit ruft. Sie läuteten dann die Glocken oder taten es beinahe. Wir haben schon gesehen in der Überlieferung vorher, dass es eher beinahe der Fall gewesen wäre. Dann kam ein Mann von Ansar und sagte, O Gesandter Allahs, als ich von dir zurück nach Hause ging, weil du besorgt warst, sah ich im Traum einen Mann, der so aussah, als hätte er zwei grüne Kleider an. Und der Mann, der das gesehen hat, haben wir gesehen, war dieser Abdullah ibn Zayd, und Allah mit ihm zufrieden sein. Er stellte sich vor die Moschee, das heißt dieser Mann mit den zwei grünen Kleidern, er stellte sich vor die Moschee und rief den Adhan aus. Dann setzte er sich kurz hin, dann stand er auf und sagte dasselbe noch einmal. Das heißt, er sprach den Adhan noch einmal. Den Adhan, haben wir gesagt, bedeutet den Ausruf. Ja, bezieht sich auf Adhan und Iqama. Nur, dass er das Gebet beginnt nun, auf Arabisch, Qadqama des Salah, hinzufügte. Und hier sehen wir auch schon, warum bei manchen Ulama der Adhan und die Iqama gleich sind, genau gleich gesprochen werden, mit dem Unterschied von Qadqama des Salah. Da sehen wir bei manchen Geschwistern, dass sie das auch machen. Und die haben ihre Grundlagen in solchen Überlieferungen hinzufügen. Wenn die Leute nicht über mich reden würden, hätte ich gesagt, dass ich wach war und gar nicht schlief. Also guck mal, der Überlieferer sagt, ja, die Sache war so reell, so echt, wie wenn ich schon wach war. Wie ich wach war. Ja, nur das Problem ist, wenn ich sage den Leuten, ich war wach und jemand kam zu mir, dann die behaupten vielleicht, dass ich einen Engel gesehen zu haben und ähnliches, was natürlich nur den Propheten geschieht und so weiter. Er sagt, ich deswegen in anderen Überlieferungen sagte, ich war im Schlafzustand, zwischen Schlafzustand und Wachzustand. Der Überlieferer Ibn al-Muthanna sagte, wenn nicht über mich reden würde und so weiter. Ibn Abi Layla erzählt weiter, da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in der Version von Ibn al-Muthanna, Allah azza wa jal hat dir im Traum Gutes gezeigt. Abu Amr sagte nicht, Allah hat dir im Traum Gutes gezeigt. Was bedeutet das? Das bedeutet, Abu Dawud rahimahullah überliefert zwei Versionen und erklärt, wer was konkret gesagt hat, damit man das nachher voneinander auch trennen kann, nicht verwechselt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiter, sag Bilal, dass er den Adhan ausrufen soll. Dann sagte Umar, was mich angeht, so habe ich dasselbe wie er gesehen, aber als man schneller war als ich, habe ich mich geschämt. Ibn Abi Layla sagte weiter, unsere Freunde haben uns außerdem erzählt, dass es zeitweise so war, wenn er sagt, unsere Freunde haben uns erzählt, das heißt, er will damit sagen, es ist nicht nur einer, der mir erzählt, sondern zwei, drei, vier, fünf, sechs berichten mir das über ihren Überlieferungskette bis zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Unsere Freunde haben uns außerdem erzählt, dass es zeitweise so war, dass, wenn jemand in die Moschee kam, man ihm mitteilte, wie viel vom Salah er verfasst hatte. Das ist wichtig, das heißt also, hier war die Frage, wenn jemand in die Moschee kam und die Leute schon angefangen zu beten. Wie soll er jetzt mitbeten? Wie soll er mitbeten? Heutzutage, wie machen wir? Wir sagen Allahu Akbar und dann beten wir an der Stelle weiter, wo der Imam gerade ist. Okay? Aber das war am Anfang nicht der Fall. Am Anfang war es nicht der Fall, sondern man hat am Anfang erst nachgeholt, was man verpasst hatte. Sich beeilt, beeilt, beeilt, bis man den Imam dann erwischt an der Stelle, wo er gerade ist. Okay? Deswegen sagt er, sie beteten, also was ist, dass wenn jemand in die Moschee kam, man ihm mitteilte, wie viel er vom Salah verpasst hatte. Du hast drei Rakat verpasst, hol schnell nach, wir sind der vierten schon, so ungefähr. Sie beteten mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Manche waren am Stehen, andere waren in der Verbeugung und wieder andere waren am Sitzen, weil jeder in der Position gerade war, in der er war. Also die Leute kamen unterschiedlich schnell. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war schon am Sitzen, der andere war noch in der Verbeugung, weil er ihn einholt, der andere war noch am Stehen und so weiter. Und andere beteten so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, das sind diejenigen, die von Anfang an schon dabei gewesen waren. Mu'adh ibn Jabal sagte, egal in welcher Situation er sallallahu alaihi wasallam sich im Salah befand, so schließe ich mich ihm an. Guck, Mu'adh ibn Jabal sagte, das was wir jetzt heute machen. Er sagt, ich mache das so jetzt. Ja? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh hat es euch vorgemacht, macht es genauso. Ja, das ist der Grund. Also ab heute, ab diesem Moment, als der Prophet das gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, ist alles, was vorher gewesen ist, aufgehoben, mansuch. Ibn al-Muthanna sagte, Amr sagte, dies hat mir Hussein, über Ibn Abi Layla erzählt. Mu'adh ibn Jabal sagte, egal in welcher Situation er sallallahu alaihi wasallam sich im Salat befand, so schließe ich mich an. Ibn Abi Layla erzählte weiter, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh hat es euch vorgemacht, macht es genauso. Ibn Abi Layla sagte, genau ebenso haben uns unsere Freunde Folgendes erzählt. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, ordnete er ihn an, 3 Tage zu fasten. Dann wurde Ramadan zur Pflicht. Es waren aber Leute, die Fasten nicht gewohnt waren. Das Fasten fiel ihnen schwer. Wer nicht fastete, speiste einen Armen. Dann wurde dieser Vers herabgesandt. Wer also von euch in diesem Monat anwesend ist, soll ihn fasten. Also diese, das ist jetzt genauso wie beim Salah, der Adhan Phasen durchlaufen ist. Und das Gemeinschaftsgebet, Salat al-Jama'a Phasen durchlaufen ist, genau das Fasten ebenfalls ist Phasen durchlaufen. Im Koran gibt es einen Vers in Surat al-Baqarah, wo es heißt, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ. Das heißt sinngemäß, diejenigen, denen es schwerfällt zu fasten, für die es anstrengend ist, sie sollen als Ersatzleistung einen Miskin speisen. Okay? Und dieser Vers ist aufgehoben worden durch den Vers danach, wo es dann heißt, wer von euch anwesend ist, man shahida minkum ash-shahra falyasum. Wer von euch anwesend, das heißt also nicht auf Reise ist, der soll ihn fasten, so wie es genau hier heißt, gerade. Somit galt die Erlaubnis zur Ersatzleistung nur noch für den Kranken und den Reisenden. Diese Sache, darüber gibt es manchmal unter den Ulama. Weil das ist jetzt die Aussage manchen Sahaba. Die zweite Ansicht ist, und deswegen finden wir auch manche Fatawa von heutigen Gelehrten, die sagen, dass dieser Vers nicht aufgehoben ist. Und sie sind der Ansicht von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, der gesagt hat, dieser Vers gilt weiterhin noch für die schwangere und stillende Frau. Ja, deswegen, manche würde man sagen, eine schwangere und stillende Frau braucht nicht fasten, und sie braucht auch nicht nachholen, sondern sie braucht nur eine Fidya machen. Das ist die Ansicht, die eine Ansicht. Aber die zweite Ansicht, die stärkere Ansicht, ist die, wie wir gerade eben gesehen haben, dass dieser Vers aufgehoben worden ist, und dementsprechend sagt dann der Gelehrte, der danach handelt, wenn eine Frau schwanger ist und nicht fasten kann oder nicht fasten will, weil sie Angst hat um ihr Kind, und die stillende Murdia genauso, die fasten nicht, holen aber nach. Das heißt, sie machen keine Fidya. Ja? Das ist der Grund der Meinungsverschiedenheit. Somit galt die Erlaubnis zur Ersatzleistung nur noch für den Kranken und den Reisenden, ihnen hingegen wurde angeordnet zu fasten. Unsere Freunde erzählten uns auch Folgendes. Wenn jemand sein Fasten gebrochen hatte, dann aber einschlief, noch bevor er etwas gegessen hatte, durfte er bis zum nächsten Tag nicht mehr fasten. Ja? Also das ist auch das Fasten ist auch, die Frage ist, ab wann muss man fasten? Jetzt heutzutage, bei allen Ulama, sobald die Morgendämmerung eintrifft, die Fajr al-Sadiq eintrifft. Aber früher war es entweder, wenn die Morgendämmerung eintrifft, oder wenn du vorher in der Nacht eingeschlafen bist. Wenn du eingeschlafen bist. Ja? Aber auch das ist Mansuch. Da kam Umar ibn Khattab, er war der Grund, warum die Offenbarung dann geändert wurde, ja? Oder der Hukum besser gesagt. Da kam Umar ibn Khattab eines Tages und wollte seiner Frau beiwohnen. Sie sagte, ich habe schon geschlafen. Da dachte er, dass sie ihn nur überlisten wollte. Sie wollte nicht, dachte er. Okay? Also auch damals gab es Frauen, die nicht immer ihren Männern nachgekommen sind. Ja? Und so ging er trotzdem zu ihr ein. Und deswegen heißt es im Koran, Allah wusste, dass ihr euch selbst betrügt. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Das ist, aber jetzt könnte jemand sagen, wie, also ein Freund des Propheten, wie er betrügt sich selbst. Ja, du musst jetzt die Geschichte, nicht nur diesen Part der Geschichte anschauen. Schau doch bis zum Ende. Erstens, Allah hat ihm vergeben. Zweitens, Allah, also heißt, Allah vergeben hat, sagt es vorbei, fertig, was interessiert sich noch? Ja? Die zweite Sache ist, wenn Allah einem vergeben hat und man Tauba gemacht hat, dann werden sogar die Sünden in gute Taten umgewandelt. Und drittens ist eine Rahma für die ganze Umma geworden. Also im Endeffekt, diese Sünde, dieser Fehler, war etwas Gutes, hat sich am Ende etwas Gutes herausgestellt. Da dachte er, dass sie ihn nur überlisten wollte und so ging er trotzdem zu ihr ein. Das heißt, er verkehrte trotzdem mit ihr. Außerdem kam ein Mann von den Ansar und wollte essen. Sie sagte zu ihm, warte, bis wir dir etwas zu essen warm machen. Das ist eine zweite Sache, die passiert ist damals. Ja? So habe er Hunger gehabt, wollte was essen, er hat gesagt, warte, dann ist er eingeschlafen. Dann schlief er ein. Hiernach wurde diese, ja, in einer anderen Überlieferung heißt er ist eingeschlafen und dann musste er fasten und am nächsten Tag ist er vor lauter Hunger und Unterzuckerung ist er umgefallen, in Ohnmacht gefallen. Uhmi Ali. Ja? Und diese Erschwernis wurde dann Alhamdulillah erleichtert. Hiernach wurde diese Ayah abgesandt. Uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisa'ikum. Euch ist es in der Nacht des Fastens erlaubt, euren Frauen beizuwohnen. Alhamdulillah. Und das ist ein Vorteil. Jemand könnte sagen, ja, warum lernen wir, wie die Ahkam Scharia waren früher? Also nicht noch vor 1400 Jahren, sondern 1400 Jahren und noch mehr. Die Antwort lautet, damit du die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala begreifst. Denn diese Regel war da, die Leute mussten sie umsetzen. Ja? Und auch wenn du schaust, im Volk der Schrift zum Beispiel, heißt es über sie, dass sie nur in Moscheen beten durften. Also ihr Salah, was wir verrichten, wo wir irgendwo verrichten auf der Erde draußen, ja? Sie durften das nur in den Moscheen verrichten. Ja? Falls einer, also heutzutage die Leute fragen, wenn ich in der Nähe Moschee bin, muss ich dann wirklich in die Moschee gehen, alle 5 Gebete? Ich habe die Leute damals gar keine Hörer, die mussten in die Moschee gehen, gucken, was für eine Erleichterung Allah tabarak wa ta'ala den Menschen gemacht hat. Und hier sieht man, dass wenn es schwer ist, funktioniert es. Und je leichter es wird, desto nachlässiger werden die Menschen auch. Und deswegen sage ich, Alhamdulillah, dass Allah tabarak wa ta'ala uns 5 Gebete zur Pflicht gemacht hat. Stellt euch mal vor, wir hätten keine 5 Gebete, die Pflicht wären. Alles wäre freiwillig. Wer würde in die Moschee gehen? Wer würde Moscheen besuchen? Wer würde Moscheen bauen? Jeder würde sagen, wofür? Ich kann auch zu Hause beten. Ja? Wer würde überhaupt noch einen Kontakt haben zu Allah, tabaraka ta'ala? As-Salah ist As-Sila, oder nicht? Die Verbindung zu deinem Herrn. Insofern, die Leute, die würden Allah vergessen, Gott bewahren. Und deswegen, hier erkennt man, dass wenn Allah dir etwas zur Pflicht gemacht hat, dann weil es für dich das Beste ist. Und sowieso, wenn du deine eigenen Taten betrachtest, dein Salat, deine Unterrichte, die du besuchst, deine Zakat, deine Adhiya, was auch immer, das Beste, was du machst, ist dein Salat. Weil das ist ganz für Allah, versteht ihr? Salat ist ganz für Allah. Da ist kein Anteil davon für Adhiya, mach es. Du wirst 3/4 davon isst du selbst oder tust du anderen Leuten einen Gefallen, möchtest deinen Eltern einen Gefallen tun, du möchtest den Kontakt aufrechterhalten zu deinen Nachbarn. Das heißt, du hast immer einen Vorteil davon. Bei Zakat genauso, du gibst was, du bist die gebende Hand und so weiter. Aber beim Salah, das ist rein, ganz und allein für dich. Ja. 507. Mu'ad bin Jabal sagte, das Salah hat 3 Phasen durchlaufen, das Siyam ebenfalls. Dann erwähnte er den vollständigen Hadith von Nasr ibn al-Muhajir, Ibn al-Muthanna erzählte davon aber nur den Bericht über das Salah in Richtung Jerusalem. Er sagte, die dritte Phase war, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam und 13 Monate lang in Richtung Jerusalem betete. Diese Zahl, taban, im Sahih al-Bukhari heißt 16 oder 17. 16 oder 17, ja. Daraufhin sandte Allah, der Erhabene, diesen Vers herab. Wir sehen ja dein Gesicht sich suchend zum Himmel wenden. Nun wollen wir dir ganz gewiss eine Gebetsrichtung zuweisen, mit der du zufrieden bist. So wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Und wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Auch hier wieder, subhanallah al-azim, hier sehen wir, dass was für eine Stellung hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Allah azza wa jalla gehabt. Und wenn du das begreifst, wie nahe er seinem Herrn war, weißt du, wie gefährlich es ist, dich von diesen Menschen abzuwenden, sallallahu alaihi wasallam. Und wie nahe du Allah sein wirst, wenn du dich ihm zuwendest, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und ihm nachmachst in seinen Worten, in seinen Charakterzügen, in seinem Aussehen und so weiter. Allah Azza wa Jal hat gesehen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Himmel schaut, als würde er sagen, und er dachte es nur, er sprach es nicht aus, er dachte nur, oh Allah, warum, er dachte Allah, ich wünsche mir, dass wir nicht mehr nach Jerusalem beten, sondern nach Mekka wieder beten. So wie es früher einmal gewesen ist, so wie Ibrahim es gemacht hat, so wie die Kaaba, weshalb sie gebaut wurde. Und dann irgendwann mal kommt im Surat al-Baqarah dieser Vers, wird herabgesandt. Was für eine Karama für unseren Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und das heißt auch wortwörtlich, Qiblatan tardaha. Das heißt, wir wenden dich einer Gebetsrichtung zu, mit der du zufrieden bist. Was für eine Barmherzigkeit. So wendet dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte, und wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Und deswegen, in diesem Vers entnehmen wir, grundsätzlich gesehen, Al-Asl, wie man sagt auf Arabisch, ist, dass man sich in Richtung Qibla wendet. Egal, ob man auf Reisen ist, egal, ob man zu Hause ist, egal, ob man ein freiwilliges Gebet verrichtet, egal, ob man ein Fardgebet verrichtet. Und alles andere sind Ausnahmen. Wenn dir jemand sagt, man darf sich in einer bestimmten Situation nicht in Richtung Qibla wenden, dann ist eine Ausnahme, und dementsprechend bedarf sie eines Beweises. So wandte Allah, der Erhabene, sein Gesicht, sallallahu alaihi wasallam, in Richtung Kaaba. Dann erzählte er Ibn al-Muthanna den Hadith vollständig. Nasr erwähnte den Namen der Person, die den Traum hatte. Er sagte, dann kam Abdullah ibn Zayd, ein Mann der Ansar, radiallahu anhu. Unter anderem sagte Nasr, dann wandte er sich in Richtung Qibla und sagte, er ist offensichtlich der Mann im Traum. Ihr habt es schon erleichtert, alhamdulillah, die Erläuterung gleich dabei. Und aus diesem Hadith entnehmen wir diesen kleinen Zusatz, dass man beim Adhan sich in Richtung Qibla wendet. Allah ist größer. Hier heißt es zweimal, und am Anfang sehen wir, dass Sheikh Nasr, rahimahullah ta'ala, sagt es sahih mit viermaligem Takbir am Anfang, weil das ist das Bekannte im Hadith von Abdullah ibn Zayd. Und die Überlieferung, deswegen, auch wie man hier sieht, muss man sie im Zusammenhang mit allen anderen Überlieferungen auch betrachten. Also man kann nicht einfach nur diese eine nehmen. Dann kommt der Adhan, so wie wir ihn kennen, aber mit dieser Wiederholung der zwei Tashahud. Ja? Und wie in der anderen Überlieferung heißt, das erste wird leise gesprochen und die zweite, das heißt die Wiederholung von dem, die ersten vier werden leise und die zweiten vier werden laut gesprochen. Also Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, jeweils leise und dann das gleiche nochmal laut. Dann wartete er einen Moment und stand wieder auf und sagte dasselbe wie vorher auch, fügte aber auf zum Heil, also Hayya al-Falah, die folgenden Worte hinzu: Das Gebet beginnt und das Gebet beginnt mit Rahm des Salah. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, bring es Bilal bei, und Bilal rief den Adhan aus. In Bezug auf das Siyam sagte er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte, jeden Monat 3 Tage zu fasten und auch den Tag von Ashura. Die 3 Tage, taban, allgemein gesehen, darf man irgendwelche drei Fasten und so hat man die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umgesetzt. Auch wenn man zum Beispiel montags und donnerstags fastet, hat man automatisch die Sunna von drei umgesetzt. Und wenn man die drei Tage fastet mitten im Monat, das sind dann der 13. und 14. und 15. eines Mondmonats, dann hat man ebenfalls diese Sunna des Propheten umgesetzt. Und nach manchen Überlieferungen gibt es auch die Ansicht, dass man die drei Tage am Anfang oder am Ende des Monats fastet, Sarar. Und auf jeden Fall, egal wie man es macht, man hat die Sunna umgesetzt. Oder wenn man jeden zweiten Tag fastet, oder wenn man jeden dritten Tag fastet, wie es auch heißt, im Hadith von Abdullah ibn Amr ibn As, und genau mit ihm, seinem Vater, zufrieden sein. Der Tag von Ashura ist der, wer heißt das, 10. Muharram. 10. Muharram. Das heißt der 10.1. nach dem Mondkalender. Dann sandte Allah der Erhabene folgenden Vers herab: O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war. Nicht war, ne? Das schreibt hier. Bis die Speisung eines Abends, also bis zum Ende die Speisung eines Abends, der Vers, das heißt, der Überlieferer hat hier abgekürzt, den Vers abgekürzt. Er wollte damit sagen, dass am Anfang der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Fasten im Ashura, das ist bekannt, zur Pflicht gemacht hatte, und danach das Fasten im Ramadan hat dieses Pflichtfasten aufgehoben. Seitdem ist es eine Sunna. Wer fasten wollte, konnte fasten. Das heißt, wer fasten wollte am Tag im Ashura, konnte fasten. Und wer stattdessen essen und jeden Tag einen Abend speisen wollte, so war die. Entschuldigung, das ist in Bezug auf das Fasten im Ramadan. Ja? Wer fasten wollte, konnte fasten. Und wer stattdessen essen und jeden Tag einen Abend speisen wollte, so war dies ausreichend. Dies war eine Phase. Dann sandte Allah der Erhabene diesen Vers herab. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist, bis eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fast. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمَ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. So hat Allah angeordnet, wer von euch an diesem Monat anwesend ist, der soll ihn fasten. Somit war das Siyam für den sesshaften Pflicht geworden. Das ist der Muqim, ja. Das ist der Muqim. Der Reisende muss die Tage einfach nachholen. Der alte Mann und die alte Frau, die nicht fasten können, müssen speisen. Weil das ist und deswegen die Regel lautet, wenn jemand nicht fasten kann und auch nicht nachholen können wird voraussichtlich, dann braucht er einfach nur von vornherein einen Armen speisen. Danach geschah es, dass Sirma, ein Sahabi, den ganzen Tag gearbeitet hatte, dann erzählte er den Rest des Hadithes. Das war das, was wir vorhin gesagt haben, dass jemand den ganzen Tag gearbeitet hatte und dann wollte die Familie ihm was zu essen bereiten, dann ist er eingeschlafen und dann musste er schon fasten und am nächsten Tag ist er in Ohnmacht gefallen. Und so hat Allah erlaubt, dass man auch, wenn man jetzt heutzutage nach dem Maghrib schlafen geht, nach dem Isha schlafen geht und kurz vor dem Fajr aufsteht, darf man noch was essen, trinken und alles machen, was man normalerweise auch machen darf. 29. Die Iqama. Anas sagte, Bilal wurde aufgetragen, die Sätze des Adhan doppelt aufzusagen und die der Iqama einfach. Hamad sagte in seiner Überlieferung, außer bei der Iqama. Dieser Satz, dieses doppelt und einfach, ist natürlich nicht sehr eindeutig, aber es gibt Hadithe, die ja den Adhan aufzählen und die Iqama aufzählen. Aber hier geht es einfach darum, dass man, wenn wir jetzt den Adhan, wenn wir die Iqama von Bilal uns anschauen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, da ist es zweifach, gemeint ist dieser Doppelpack einfach gesagt. Wenn man normalerweise macht man viermal, hat das einmal gesagt. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, das ist tatsächlich einfach. Hayya ala s-salah, hayya al-falah, tatsächlich. Und hier sehen wir, dass gemeint ist meistens. Das ist wichtig, dass man das versteht. Ja? Das heißt, gemeint ist den Adhan doppelt, den Iqama einfach, das heißt den größten Teil davon. Ja? Und was aber jetzt, wenn du es ganz genau wissen willst, dann schau dir die Überlieferung an, die Iqama aufgezählt haben. Das haben wir ja schon gemacht. Das kam ja schon. Abu Qilaba berichtet über Anas. Und hier sagt natürlich eindeutig, Hamad sagt in seiner Überlieferung, außer bei der Iqama. Außer bei der Iqama, das heißt bei dem Ausdruck Qad qamat as-salah. Also alles wird halbiert, kann man sagen. Alles wird halbiert, das funktioniert. Ja? Außer eben die Iqama, die wird nicht halbiert, weil die kommt auch gar nicht vor im Adhan. Abu Qilaba berichtet über Anas dasselbe wie im Hadith von Wahib. Wahib ist der Hadith, den wir gerade eben gesehen haben. Ja? Das Problem ist natürlich, im Deutschen sind die Überlieferungsketten weggelassen. Deswegen manchmal ist es, hier sollte man vielleicht verweisen auf Hadith Nummer 508. Normalerweise wurde das auch gemacht vom Übersetzer, aber hier wurde es wohl vergessen. Ismail sagte, ich erzählte dies dann Ayub, woraufhin er sagte, bis auf die Iqama. Genau, was wir gerade gesehen haben, bestätigt. Ibn Umar sagte, die Sätze des Adhan wurden zur Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam jeweils zweimal aufgesagt. Die der Iqama jeweils einmal, außer dass man zusätzlich das Gebet beginnt und das Gebet beginnt und Qaqamit as-Salah sagte. Wenn wir die Iqama hörten, vollzogen wir den Wudu und machten uns auf den Weg zum Gebet. Also, das ist zum Beispiel diese Aussage, wenn wir die Iqama hörten, machten wir den Wudu und auf den Weg zum Gebet, weist darauf hin, dass das Gemeinschaftsgebet von Anfang an zu erreichen, eine Sunna ist. Das ist das Beste und das ist das Wertvollste. Und dadurch erhältst du den größten Anteil am Gemeinschaftsgebet. Aber wann musst du dich letztendlich dorthin bewegen? Weil wir wissen, wenn man in der Nähe der Moschee ist, muss man sein Gebet in der Moschee verrichten, weil der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, wer den Adhan hört, man sami'a an-nida'a thumma lam ya'ti fala salata lah. Das heißt, wer den Adhan hört und dann nicht kommt, der hat nicht gebetet. Aber die Frage ist eben, ab wann muss man kommen? Und das ist ein Hinweis darauf, dass es ausreicht, einen Teil des Gebetes zu erwischen. Das Ähnliche ist auch beim Jumu'ah. Das Jumu'ah-Gebet ist auch ein Pflichtgebet. Aber die Frage ist, wann musst du da sein? Wann musst du da sein? Und deswegen, es gibt am Jumu'ah einen ersten Adhan, es gibt einen zweiten Adhan, richtig? Und auch beim Jumu'ah, beim zweiten Adhan, das ist der Adhan, nachdem der Imam den Minbar bestiegen hat und die Leute begrüßt hat, dann wird ein Adhan ausgerufen. Ab diesem Adhan gilt, dass man nicht mehr Handel betreiben darf. Okay? وَذَرُوا الْبَيْعُ, wie Allah sagte. Also ab diesem Moment musst du dich zur Moschee begeben. Ab diesem Moment musst du Wudu machen und dich zur Moschee begeben. Deswegen kann es sein, dass du einen Teil der Khutba verpasst. Du sündigst dadurch nicht. Aber das ist der Zeitpunkt, wo du jetzt alles liegen lassen musst und gehen musst. Beim Salah genau das gleiche. Du hörst die Iqama, khalas, jetzt vor dem Adhan hast du noch Zeit gehabt. Aber jetzt bei der Iqama, jetzt musst du dich endgültig dahin begeben. Was du dann vom Gebet erreichst, betest du mit. Was du verpasst hast, da holst du eben nach. طيب, der nächste hat dasselbe nur mit anderem Isnad. 30. Einer ruft den Adhan aus, aber ein anderer die Iqama. Hadith ist daif, wie es heißt. Lesen wir uns trotzdem, schauen wir uns an. Abdullah ibn Zayd sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in Bezug auf den Adhan einiges vor. Setzte aber nichts davon um. Offensichtlich meint er damit die Vorschläge, wie man die Leute zum Gebet einlädt, haben wir vorhin gesehen. Ja? Dann wurde Abdullah ibn Zayd der Adhan im Traum gezeigt und er ging daraufhin zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, teilte ihn mit. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, bring es Bilal bei. Da fragte er Abdullah ibn Zayd brachte ihm den Adhan Bilal bei. Und so rief Bilal den Adhan aus. Ich hatte den Adhan gesehen und ich wollte ihn ausrufen. Da sagte er zu mir, ruf du die Iqama aus. Okay? Und in dieser Überlieferung, wenn sie authentisch wäre sie ein Hinweis darauf, dass der den Adhan ausruft, nicht die gleiche Person sein muss, die die Iqama ausruft. Wir sagen, auch ohne diese Überlieferung ist dies erlaubt, weil das zwei verschiedene Ibadat sind, abgeschlossen, unabhängig voneinander sind. Nur grundsätzlich gesehen hat der den Adhan ausruft Vorrang und soll auch die Iqama ausruft. Heißt, er hat das Erstanrecht. Das nennt man als Ahaq, wenn man sagt auf Arabisch. Ja. Und viel wichtiger als all dies ist, dass der Muadzin zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam kooperiert hat mit dem Imam. Dass der Muadzin den Adhan ausgerufen hat, wenn die Gebetszeit war, normalerweise. Aber manchmal hat der Imam zu ihm gesagt, sallallahu alaihi wasallam, warte mit dem Adhan, es ist zu heiß. Und manchmal hat er zu ihm gesagt, warte mit dem Adhan bis zum ersten Drittel der Nacht, wie beim Isha. Ja. Insofern, der Imam ist derjenige, der das dann letztendlich steuert und guckt, wie das am sinnvollsten ist, wann es am sinnvollsten ist. Und die Iqama erst recht. Die Iqama bedeutet ja, dass sie beten wollen. Und wie heißt das? Dann ist es wohl manchmal passiert, dass sie den Vorhang des Propheten gesehen haben, dass er sich bewegt und sie dachten, der kommt jetzt raus, haben die Iqama ausgerufen, sie blieben stehen und stehen und stehen, der Prophet kam nicht. Und deswegen hat er später dann gesagt, steht nicht auf, bis ihr mich seht. Steht nicht auf, bis ihr mich seht. Das bedeutet auch auf Deutsch, oder Klartext, auch die Iqama erst ausrufen, wenn ich komme. Vorher macht das, sonst steht ihr umsonst da und wartet und bringt euch nur selbst in Bedrängnis. 513 hat dasselbe, nur mit anderem Isnad. Das nutzt den Hadith-Gelehrten, uns bringt das jetzt nicht so viel. Oder 514, auch als Daif eingestuft, Ziyad ibn Harith as-Sudai sagte, als es Zeit war zum Adhan des Subh-Salah, Morgengebetes, ordnete er, das heißt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mir an, den Adhan auszurufen. Jetzt ein anderer, ja? Also Ziyad. Da fragte ich wiederholt, soll ich die Iqama ausrufen, o Gesandter Allahs? Da schaute er in Richtung Osten, ob die Morgendämmerung eingetroffen war und sagte nein. Als dann die Morgendämmerung eingetroffen war, stieg er herab, vollzog den Wudu und kam zu mir. Seine Freunde kamen nach. Dann wollte Bilal die Iqama ausrufen. Der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir, der Bruder von Suda hat den Adhan ausgerufen und wer den Adhan ausruft, soll auch die Iqama ausrufen. Daraufhin habe ich die Iqama ausgerufen. Was wir gerade für 512 gesagt haben, gilt auch für 514. 31. Die Stimme beim Adhan erheben. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dem Muadzin wird in dem Maße vergeben, wie weit seine Stimme reicht. Und alles Feuchte und Trockene wird für ihn zeugen. Und wer am Salah teilnimmt, dem werden 25 Gebete gut geschrieben und die Sünden zwischen den Gebeten erlassen. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir das, was der Imam Abu Dawud rahimahullah in seiner Überschrift gesagt hat. Und die Bedeutung ist natürlich offensichtlich, dass man den Adhan laut ausruft, dass die Leute auch davon Wind bekommen, und das ist auch Sinn und Zweck des Adhan. Und zweitens, daraus entnehmen wir auch, dass es sinnvoll ist, wie es heutzutage in vielen Moscheen der Fall ist, dass Mikrofone verwendet werden und dass auch Lautsprecher außen installiert werden. Denn der Sinn und Zweck ist, dass die Leute davon, wie gesagt, Wind bekommen, dass die Leute den Adhan hören. Und das ist also ein Mittel im Sinne, im Sinne der Gesetzgebung. Also dieses Mittel, diese Technik erfüllt den Zweck des Adhan, nämlich, dass die Leute davon mitbekommen. Und gerade weil heutzutage die meisten wohl nicht mehr aufs Dach steigen, um den Adhan auszurufen, sondern innerhalb der Moschee ausrufen, da ist eine Erleichterung, Alhamdulillah, dass die Leute, davon mitbekommen. Stellt euch mal vor, in großen Moscheen, wie in der Heiligen Moschee in Mekka, wenn dort der Muadzin aufs Dach steigen würde und den Adhan ausrufen würde, wer würde ihn hören? Wer würde ihn hören? Also die Leute würden wahrscheinlich nur noch nicht mal in der Moschee würden sie ihn hören. Also überall, nicht mehr innerhalb der Moschee. Und schon gar nicht bei den Lautstärken. Und deswegen ist es schon eine Erleichterung Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Aber was für eine Ni'ma und was für eine gewaltige Belohnung erhält der Muezzin. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung, nimm dir einen Muezzin, der für deinen Adhan kein Geld nimmt. Du kannst dir als Muezzin aussuchen, ob du dann das Geld nimmst oder ob du lieber willst, dass am Tag der Auferstehung alles, was dich hört, für dich bezeugt, ob es der Teppich ist, ob es die Pflanzen sind, alles Feuchte und alles Trockene, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Und nicht nur das, sondern dieser Hinweis, dass das Gebet, wenn man daran teilnimmt, am Gemeinschaftsgebet, einem 25 Gebete gutgeschrieben werden, ist ein Hinweis darauf, dass der Muezzin Grund dafür ist, dass die Leute zum Gebet kommen. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn zum Gebet gerufen wird, wendet sich der Satan ab und macht dabei Geräusche, damit er den Adhan nicht hört. Wenn dann der Adhan vorüber ist, kehrt er zurück. Wenn daraufhin die Iqama ausgerufen wird, wendet er sich wieder ab. Und wenn die Iqama vorbei ist, kehrt er wieder zurück, um dem Menschen einzuflüstern. Er sagt, denkt an dies, denk an dies, denk an das. Erinnert ihn an Dinge, an die er zuvor nicht dachte. Bis er nicht mehr weiß, wie viele Rak'a er bereits gebetet hat. Und aus dieser Überlieferung entnehmen wir etwas aus Al-Ghaib, dass eben der Shaitan sich belästigt fühlt, bedrängt fühlt, wenn er den Adhan oder die Iqama hört. Und das ist der Grund auch, warum, wenn man jemanden beliest, ja, also jemanden die Geisteraustreibung betreibt oder jemanden heilen will durch die Lesung des Koran und auch durch die Adhkar, warum man auch den Adhan öfter spricht. Ja, weil der Shaitan dadurch eben vertrieben wird, wie wir aus diesem Hadith entnehmen. 32. Ein Muezzin hat auf die Zeit zu achten. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Imam ist ein Garant und der Muezzin ist ein Vertrauter. O Allah, leite die Imame und vergib den Gebetsrufern. Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Imam ist ein Garant, das heißt Damin, auf Deutsch kann man auch sagen, der Imam ist ein Bürger. Das bedeutet in diesem Fall, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in anderen Überlieferungen klar gemacht, dass wenn jemand hinter dem Imam einen Fehler macht, weshalb er normalerweise zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen machen müsste, so entfallen diese, wenn dies hinter dem Imam war. Das heißt, der Imam übernimmt in Anführungsstrichen diesen Fehler für dich. Deswegen gibt es keinen Ma'mum, der hinter einem Imam zwei Sajda macht nach dem Gebet. Das gibt es nicht. Wenn du einen Fehler gemacht hast, wofür du das machen müsstest, entfällt es. Und wenn der Imam sich niederwirft, wirfst du dich auch mit ihm nieder, auch wenn du selbst nichts falsch gemacht hast. Insofern ist der Imam ein Garant, ein Bürger. Ein Bürger ist jemand, falls der, für den man bürgt, irgendwas nicht ordnungsgemäß gemacht hat, dann übernimmt er das für einen. Und das ist die Position des Imam. Und der Muezzin ist ein Vertrauter, das heißt, der Muezzin ist ein Mu'taman, das heißt, ein Mann des Vertrauens, das heißt, das ist der Hinweis des Imam, rahimallah ta'ala. Der möchte nämlich sagen, dass der Imam ein Vertrauensmann ist und jemand, dem die Leute vertrauen, der darf das Vertrauen der Leute nicht aufs Spiel setzen und hat auf die Gebetszeiten zu achten. Und wenn er auf die Gebetszeiten, weil die Leute machen ihr Fasten und ihre Gebete und andere Termine von ihnen abhängig. Und deswegen ist es seine Aufgabe, und stellt euch vor, wie gut es ist oder was für eine gute Tat er bekommt, dadurch, dass er Grund ist, dass andere ihre Gebete rechtzeitig verrichten. Aber genauso wie du, wenn du viele Belohnungen bekommst, wenn du etwas richtig machst, ist es umso schlimmer, wenn du dann etwas falsch machst. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte Dua für die Imame und sagte: O Allah, leite die Imame, Arshid al-A'imma, und er sagte, vergib den Muadzinin, vergib den Gebetsrufern. Insofern, jeder Mensch, der den Adhan ausruft, hat einen Anteil an diesem Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es ist in keiner authentischen Überlieferung überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Adhan selbst ausgerufen hat. Er hat vorgebetet, aber in keiner Überlieferung hat er selbst den Adhan ausgerufen. Das bedeutet, daraus haben dann die Mehrheit der Gelehrten entnommen, dass die Position des Imam besser ist bei Allah Azza wa Jal als die Position des Muadzin. 518, dasselbe nur mit anderem Isnad. طيب. Finden wir noch den 33. Kapitel. Den Adhan von einem Minarett auszurufen. Eine Frau von den Banu Najjar sagte, mein Haus war eines der höchsten Häuser um die Moschee. Bilal pflegte darauf, den Adhan für das Fajr-Gebet auszurufen. Er kam am Ende der Nacht, setzte sich auf das Haus und wartete die Morgendämmerung ab. Wenn er sie sah, streckte er sich und sagte, O Allah, ich lobe dich und bitte dich um Hilfe gegen die Quraysh, damit sie deine Religion umsetzen. Dann rief er den Adhan aus, bei Allah, ich kann mich an keine Nacht erinnern, in der er diese Worte ausgelassen hätte. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir, dass es eben, wie wir auch vorhin gesehen haben, Sinn und Zweck ist, dass die Leute den Adhan mitbekommen. Und das können sie am besten, wenn der Adhan aus einer hohen Stelle ausgerufen wird. Und Bilal radiallahu anhu hat diese Aufgabe des Muadzin natürlich auf die beste Art und Weise umgesetzt. Und sie auch so umgesetzt, dass wir, wenn man das so macht, wie er es gemacht hat, sicher sind, dass unsere Gebete in Ordnung sind und richtig sind. Weil er hat sich diese Mühe gemacht, am Ende der Nacht hochzusteigen, denn es waren Leute, die sowieso am Ende der Nacht gebetet haben. Und er steigt aufs Dach und wartet, bis die Fajr-Zeit eintrifft und er sie mit eigenen Augen sehen kann. Und wenn er sie sah, dann lobte Allah subhanahu wa ta'ala dafür und machte Dua. Und das Loben Allahs und das Dua sprechen ist zu jeder Zeit erlaubt und besonders in diesem letzten Teil der Nacht gesegnet. Wie dem auch sei, er rief den Adhan aus und dann wussten die Leute, dass die Gebetszeit eingetroffen war. Aber hier sehen wir, dass die Aufgabe des Muadzin also anstrengend ist, keine einfache Sache ist, dass man da extra früher aufsteht als alle anderen. Und heutzutage, die Leute, was machen sie? Gucken nur im Kalender und das war's. Aber er hat sich die Mühe gemacht, aufs Dach zu steigen, um zu schauen, um sich sicher zu sein, dass da auch die Zeit eingetroffen ist. 34. Wie sich der Muadzin beim Ausrufen dreht. Abu Juhayfa sagte, ich ging in Mekka zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als er sich in einem roten Kuppelzelt aus Leder aufhielt. Dann kam Bilal heraus und rief den Adhan aus. Ich beobachtete, wie sein Mund sich nach hier und da wandte. Dann kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam heraus. Er trug ein rotes, jemenitisches Gewand aus, auf Arabisch heißt es Qatar. Ich sah, wie Bilal radiallahu ta'ala anhu zu Al-Abtah ging, das ist der Name einer Ortschaft, ja, und den Adhan ausruf. Als er zur Stelle Qad qamat as-salah, beziehungsweise Hayya ala as-salah, Entschuldigung, Hayya al-Farah, beziehungsweise Hayya al-Farah kam, bewegte Bilal seinen Hals nach rechts und nach links und drehte sich dabei nicht um. Dann ging Bilal in sein Haus und holte seinen Stock und so weiter. Also, in dieser Überlieferung sehen wir, dass es Sunna ist, sich beim Adhan mit dem Kopf zu drehen. Und mit dem Kopf zu drehen bedeutet eindeutig, nicht den Körper zu drehen. Und deswegen heißt es auch hier ausführlich so. Und deswegen, der Muadzin dreht sich nicht mit seinem Körper von der Qibla weg, wendet sich vom Qibla weg, sondern er bewegt nur seinen Kopf. Wann er seinen Kopf dreht, darüber sind die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht. Aber das Gerechteste ist wohl, dass man jeden Satz in beide Richtungen sagt. Also wenn man sagt, Hayya ala Salah, bewegt man sich dabei zur rechten Seite und wieder zurück. Als würde man sagen, Hayya ala Salah. Das heißt, man bewegt sich, während man das spricht, nach rechts und endet, wenn man wieder zurückkommt, wieder geradeaus schaut. Und das Gleiche macht man dann Hayya ala Salah mit der linken Seite. Dann Hayya ala al-Falah mit der rechten Seite. Dann Hayya ala al-Falah mit der linken Seite. Ja. Weil wenn du Hayya ala Salah nach rechts macht zweimal und Hayya ala al-Falah nach links macht, dann warst du ungerecht den Seiten, beiden Seiten gegenüber. Weil das ist offensichtlicher und gerechter beiden Seiten gegenüber. Und hier ist auch eine wichtige Sache. Bilal radiallahu anhu oder Abdullah ibn Zayd oder die anderen, die Adhan gemacht haben, damals gab es keine Mikrofone. Richtig? Das heißt, wenn es das Ziel war, dass die Leute um ihn herum, rings um ihn herum, die Lautstärke gleichermaßen erreicht, dann hätte er sich gedreht. Okay. Hat er aber nicht gemacht. Hat geradeaus und hat seine Bewegung nach rechts gemacht, seine Bewegung nach links gemacht und das war's. Das heißt, die hinten, das war nicht relevant. Okay. Und das weist darauf hin, dass man, wenn man heutzutage den Adhan macht, diese Bewegung macht, auch wenn man Mikrofone hat. Weil manche Leute sagen, warum soll ich mich drehen? Durch das Mikrofon kommt doch schon der Ton überall hin. Nein, das ist nicht der Sinn und Zweck. Das ist eine Ibadah, die genauso gemacht wird. Und der Vorzug ist eben rechts und links und geradeaus durch den Qibla und nicht hinten. Tamam? Und die hinten bekommen ja den Ton mit, aber nicht so stark wie die vorne. Aber das ist die Richtung, der man sich wendet, während man den Adhan ausruft. Allahu a'lam. طيب, dann machen wir noch den letzten Hadith für heute, inshallah, 35, Dua zwischen dem Adhan und der Iqama. Anas ibn Malik berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, das Bittgebet zwischen dem Adhan und der Iqama wird nicht zurückgewiesen. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns natürlich beigebracht, dass man nach dem Adhan ein Dua spricht und sagt, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah at-tamma was-salat al-qa'ima آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. Und dieses Bittgebet ist ein speziell überliefertes und darüber hinaus soll man so viel sprechen, wie man möchte, weil das eine der Situationen ist, an denen Allah Azza wa Jal das Bittgebet erhört. Das ist eine Situation, wie zum Beispiel das letzte Drittel der Nacht, wie zum Beispiel im Sujud, wie zum Beispiel nach den Fardgebeten. Das sind alle Situationen, den Allah Azza wa Jal die Gebete erhört. Möge Allah Tabaraka unsere Gebete erhören und euch eure ebenfalls. Möge Allah Tabaraka Ta'ala uns, wenn wir diese Hadithe lesen, uns natürlich nützliche Informationen geben und dieses Wissen, was wir haben, auch segnen, damit wir auch danach handeln. Denn wie es überliefert wird über Umar al-Khattab, radiallahu anhu, er sagte, ich mache mir keine Sorgen, dass Allah mein Bittgebet erhört. Sondern ich mache mir Sorgen, dass ich überhaupt Bittgebete spreche. Wenn du das verinnerlichst, siehst du, dass die Realität. Die Realität ist, wenn du Allah tabaraka ta'ala anflehst und beharrlich bist in deinem Bittgebet, kriegst du, was du von deinem Herrn willst. Aber dein Herr will eben, dass du dich ihm unterwirfst. Dein Herr will, dass du ihm zeigst, dass du ihn brauchst. Dein Herr will, dass du nicht nur einmal sprichst und dann sagst, oh Allah, gib mir das und das war's, kriegst du schon. Ja? Dein Herr will eben, dass du mehr Bittgebete sprichst. Das ist zu deinem eigenen guten Zweck. Und vor allem auch wichtig zu wissen, dein Herr weiß besser, ob dieses Bittgebet, was du sprichst, gerade gut ist für dich oder nicht gut ist für dich. Ja? Weil alles, was du bittest, wo du das Ergebnis sehen willst in diesem Leben, muss ja nicht gut für dich sein. Alles. Egal was du sagst. Oh Allah, ich möchte gerne das haben, ich möchte dahin gehen, ich möchte die Reise antreten. Du weißt ja nicht, ob das für dich gut ist am Ende, weißt du nicht. Deswegen es gibt einen Teil der Bittgebete, die Allah tabaraka ta'ala in dem Sinne nicht erhört, dass er sie später erhört. Später, nach einem Jahr, nach zwei Jahren. Und es gibt einen Teil der Bittgebete, die Allah tabaraka ta'ala nicht erhört, indem er dir im Jenseits dafür eine Belohnung gibt. Und es gibt einen Teil der Bittgebete, die Allah erhört, indem er dir nicht das gibt, was du dir wünschst, sondern eher was Schlechtes wendet von dir, was dich hätte getroffen. Und Deswegen Allahs Barmherzigkeit ist groß. Und deswegen ist immer das Beste, dass man beim Mitgebeten Allah überlässt, wie er das für einen erhört. Aber die Quintessenz des Ganzen ist, sprich viele Bittgebete. Also versuche deine Zunge daran zu gewöhnen, heute ist Freitag, dass du Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, häufig sagst. Ich hoffe, du triffst Allah tabarak ta'ala am Tag der Auferstehung und dann guck mal in dein Buch rein, wie oft hat er hier am 2. August 2019 dem sallallahu ala Muhammad gesagt, im Gebet At-Tahiyyatulillah, also fünfmal. Fünfmal, an anderen Tagen auch fünfmal. Was war jetzt am Freitag besonders? Gar nichts. Für ihn war der Freitag wie jeder andere Tag auch. Okay. Warum? Du läufst, du stehst, du gehst und du hältst dich und du redest und du isst und du trinkst. Ja, wenn du jetzt nur eine Minute lang dich hinsetzen würdest in die Ecke und sagst, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, eine Minute lang, okay, 60 Mal das dann schaffst zu sprechen, hast du wahrscheinlich schon ein Vielfaches mehr als letzten Jummah gemacht. Okay? Und so weiter und so fort. Weil der Mensch wird auch den Segen sehen, wird sehen, wie seine Brust sich erweitert, wie er sich wohlfühlt. Ja? Das musst du dir vorstellen, wenn du einmal sagst, sallallahu ala Muhammad, was kriegst du dafür zurück? Zehnfaches von Allah azza wa jalla. Das heißt, du bittest um Segen für Muhammad einmal, du kriegst den Segen zehnfach von Allah tabaraka zurück. Das Ergebnis davon wirst du sehen. Das ist keine Sache, die einfach von ungefähr kommt. Du wirst du sehen in dir, in deiner Familie, in deinem Zufriedensein, in deinen Gebeten, ja, in deiner Motivation, Gutes zu tun, in dem Übel, das Allah tabarak ta'ala von dir abwendet. Ja. Weil das sind alles Sachen, die man sieht. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman kathira.